demands. The mission sieht ihn aus, auf dem er sitzt. Lässt keine Chance aus, geht von ihm zu ihm. Lässt die Erde aus wie eine Schwarm. Und muss ich gar nicht wundern, was schenkt ihr nicht? Die Dürre und Tiere geht jetzt um die Wurst. Geht jetzt hier auch um dich. Es hört was alles, was sie erlebt. Er denkt nicht weiter nach, den Preis willst du an sich. Baut Mauern und Zäune auf seine Teller an. Er lernt nicht viel von drüben, sein Nachbar macht ihm Angst. Dankeschön. Es gibt eine reale Bedrohung, das sind die Terroristen und das schlechte Wetter. Aber wir denken, alles wird gut und ihr müsst euch keine Sorgen machen. Fassberg wird die Kaserne auf immer behalten, denn dieses Lied wird die Welt verändern. Es heißt, alles wird gut.